Zusammen mit den heute im griechischen Exil lebenden Anwälten Zerrin Sarri und Seha Sen hat sich Musa Asuglu auf Veranstaltungen und Kundgebungen für das Leben der gefolterten politischen Gefangenen in der Türkei eingesetzt und über ihre Situation informiert. Also das betrifft jetzt die Situation der türkischen Genossen, die aufgrund des Paragraphen 129b hier in Deutschland inhaftiert sind. Für das Leben der Gefolterten eingesetzt und über ihre Situation informiert. Für die USA sowie den türkischen Staat sind sie deswegen führende DHKPC-Funktionäre. Die DHKPC, Revolutionäre Befreiungspartei Front, steht auf der EU-Terrorliste und ist in der Bundesrepublik wie die türkische Arbeiterpartei PKK verboten. Da vielleicht nochmal einen kurzen Einschub. Der Europäische Gerichtshof hat rückwirkend nachträglich das PKK-Verbot der deutschen Justiz aufgehoben für die Zeit von 2014 bis 2017. Und trotzdem hat die Bundesregierung dann nochmal nachgelegt und hat hier für Deutschland jetzt nochmal auch das PKK-Verbot in Kraft gesetzt. Aber der Europäische Gerichtshof oder Rechtsanwälte, die dort die Klage letztes Mal eingebracht haben, sagen auch, sie werden das jetzt wieder vor den Europäischen Gerichtshof bringen und Deutschland wird da wieder sozusagen eine Schlappe kassieren. Aber das Spiel geht dann immer, Deutschland erneuert das PKK-Verbot und der Europäische Gerichtshof hebt es wieder auf. Also hier sieht man auch schon mal, wo die deutsche Justiz steht. Okay. Die vermutete Mitgliedschaft eines Menschen in dieser Organisation reicht der Generalbundesanwaltschaft, um ihn nach § 129b des Strafgesetzbuches wegen Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung im Ausland anzuklagen. Derzeit sind in Deutschland 14 linke Migrantinnen und Migranten inhaftiert, gegen die ein 129b-Verfahren läuft, die bereits verurteilt wurden und noch auf ihren Prozess warten. Der Paragraph 129b wurde 2002 im Zuge der Verschärfung der sogenannten Antiterrorgesetze nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA in Ergänzung zum seit 1976 gegen deutsche Linke zum Einsatz kommenden Paragraphen 129a geschaffen. Schon mit der Hilfe des 1871 geschaffenen Paragraphen 129 in Klammern Bildung einer kriminellen Vereinigung im damaligen deutschen Reichsstrafgesetzbuch wurden insbesondere Sozialisten kriminalisiert. Also die SPD wurde damals, die SPD wurden damals auch im Knast gesteckt. Okay, allein die Mitgliedschaft in einer der Organisationen, die auf einer internationalen, von der US-Regierung gefütterten Terrorliste stehen. Überwiegend handelt es sich um Organisationen, die nationale Befreiungskämpfe und Kämpfe für eine sozialistische Gesellschaft führen, reicht aus, um Menschen jahrelang wegzusperren. Eine konkrete Straftat muss dabei nicht begangen worden sein. Und das finde ich, ist auch der Hammer dabei, dass die Menschen, die hier angeklagt wurden, sich politisch betätigt haben, aber eigentlich überhaupt keine Straftat nachweislich begangen haben. Und da sieht man einfach auch wieder, wie politisch die Justiz ist und wie sie sich ja, wie es auch türkischen und sonstigen Interessen auch von denen verbiegen lässt. In Deutschland beschäftigen sich die Oberlandesgerichte Hamburg, Berlin, Stuttgart und Düsseldorf mit 129b-Fällen. Erdal Gökulu wurde nach Angaben seiner Anwältin in Hamburg der Prozess gemacht, da die Hansestadt sein Handlungsschwerpunkt gewesen sein soll. Warum gegen Musa Asuglu in Hamburg verhandelt wird, obwohl er in den Niederlanden lebte, ist sein Verteidiger nicht bekannt. Alle linken und politischen Gefangenen in Deutschland, die nach § 129b angeklagt wurden, sind türkischer oder kurdischer Herkunft. Im Januar diesen Jahres begann der Prozess gegen Asuglu, im Juni das Verfahren gegen Erdal Gökoglu. Beide drohen bis zu 10 Jahren Haft. Im Fall von Asuglu besteht zudem die Gefahr, dass er nach seiner Verurteilung in die USA abgeschoben wird. Gökoglu könnte gar in die Türkei gebracht werden, so ein Aktiver des Netzwerks Freiheit für alle politischen Gefangenen. Ja, okay, das sind erstmal so die Informationen, die ich da jetzt zu beisteuern kann.